in halt deiner Tasche. Ich hab da mal recherchiert und bist mir erst im Strumpf gesehen. Benzinkarte von Kästers Eriken, teuer sein, ist es halt gefährlich. Erich war ein guter Mann, stets hilfsbereit zu jedermann. Über Dörfer baut mit seinem Preis ein guter Mensch, damit jeder weiß. Doch der Erich, den ich mein, ist doch ein Gutmenschlein. Kocht seidene Stühle ins Gericht, Danke.